das Fenster, sehe, wie roter Staub sich klärt. Auf dem roten Felsen steht der Schatten mit dem Speer. Das Land, es glüht rot und weiß. Es nährt sich vom Blut, es lebt, es ist heiß. Der Rhythmus ist unter mir, der Rhythmus zieht mich mit. Der Rhythmus ist über mir, der Rhythmus hält mich fest. Der Rhythmus ist in mir, der Rhythmus hat mich. Der Rhythmus ist in mir. Der Rhythmus hat mein.